if you lack a fold and you won't let you act like you don't know me. So I spit the plastic shit behind the couch and hit the dance floor flapping like a slap. Happy, dumb ass, crumble, crazy, all this crappy music. Jolly hoes, piggyback me, agitation, is you ready? But instead of looking at me, you are sadly unrelaxed. You should have taken lead off the sadly ordinance. Bury this ordinary party to another clash of stars. And oh, those crazy little pills upon my life, they cheer me on with crazy bigger facts upon my life. I know those crazy little pills upon my life, they cheer me on and have a crazy bigger fact upon my life like all that sound. Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax, Radio T und Radio Störfunk. Und ja, hier geht's weiter wie gewohnt mit den Konzerttipps. Es gibt tatsächlich noch so kurz vor Weihnachten ein paar Bands und ein paar Künstlerinnen und Künstler, die sich wagen, auf Tour zu gehen. Warum auch nicht? Ich meine, der Hunger an Live-Musik ist ja nicht weniger, nur weil es auf Weihnachten zugeht. Klar, es wird immer ein bisschen enger mit den Terminen, weil Weihnachtsfeier hier, Weihnachtsfeier dort etc. Aber ich glaube, ihr wisst das zu schätzen, dass einige Leute sich dort aufmachen. Zum Beispiel im Goldenen Salon im Hafenklang am Dienstag, den 16.12. könnt ihr hören Aloha Input. Das sind drei Herren, die man kennt von anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel Joachinho, Miss Sent to Denmark oder auch Angel Dan. Alles drei Bands, wo die einzelnen Mitglieder mitspielen. Und ihr Song Cloud So Far, gerade eben von Aloha Input. Das Ganze könnt ihr live erleben am Dienstag im Goldenen Salon im Hafenklang. Ebenfalls dabei sind Electric Ocean People. Die hören wir hier mit dem Song Light Roaming. Thank you. Das war Musik aus Hamburg mit dem Electric Ocean People. Ihr Album Foam ist vor kurzem erschienen, daraus auch der Song Light Roaming. Ihr könnt die Band zusammen sehen mit Allow Input am Dienstag, den 16.12. im Goldenen Salon im Hafenklang oben. Kleiner, netter Laden, genau das Richtige für solche Art von Musik. Lauter geht's zu am Mittwoch, den 17. im Knus. Dort treten auf Taking Back Sunday. Hier kommt ihr Track Stood a Chance. Taking Back Sunday, ihr Track Stood a Chance vom letzten Album Happiness Is, irgendwann im Frühjahr erschienen. Taking Back Sunday spielen live am Mittwoch, den 17. Dezember im Knust. Dann kommen wir zu einem wunderschönen Konzert. Ich denke mal, zumindest wird wunderschön werden, von der Hamburger Band Pau im Grünen Jäger. Die haben vor kurzem mit Paupulism ihre Debüt-EP veröffentlicht. Davon haben wir hier Class Will Show. I don't know. ask you this and that and this and that. I feel so. Das waren Pau mit ihrer ganz eigenen Art von souliger Indie-Pop-Musik. Populism, die EP von den Boys, die vor kurzem erschienen ist. Und einige der Mitglieder haben früher mal bei Yolanda mitgemacht. Eine Band, die man vielleicht noch kennt aus alten Zeiten. Die haben wundervolle damals deutsche Texte gehabt mit auch ziemlich guter Musik dabei. Pau machen jetzt englischsprachige Musik, haben auch einen neuen Sänger. Aber ansonsten die Rhythmussektion, Bass und Schlagzeug sind hier auf jeden Fall gleich geblieben. Und Pau spielen am Donnerstag, den 18. Dezember im Grünen Jäger. Hier kommen sie nochmal mit In the Flashlight. Spending millions, crush the corners of our lives. Then the day came, glitz and glamour hit us from all sides. In the flashlight of the clublands, we barely stopped to move. Only dim sight, planes and hallways, Channel 2 gate 102. The noise keeps on growing, completion is near. Is fateful, we're sure we are here. The noise keeps on growing, completion is near. Nothing is fateful, we're sure we are here. On the summit, bright and glittering, everything is crisp and clear. Time, silent neon, your voice the only sound we hear. The noise keeps on growing, completion is near. Nothing is fateful, we're sure we are here. The noise keeps on growing, in the Flashlight. Das waren Pau, die Hamburger Band spielt am Donnerstag, den 18. Dezember im Grünen Jäger. Ebenfalls dabei aus Hamburg sind Theo Luft. Was die musikalisch machen, weiß ich noch nicht, aber ich lasse mich gerne am Donnerstag überraschen. Ebenfalls am Donnerstag ist Jens Friebe zu Gast im Hafenklang. Der hat ja gerade erst eine Platte veröffentlicht mit dem sehr sympathischen Titel, wie hieß die noch gleich, Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus, genau so rum war das Ganze. Und davon hören wir hier einen Song, und zwar So einfach nicht du selbst, Jens Friebe. Sie macht ihr Ding, doch ihr Ding ist die Entrechtung der werktätig Beschäftigten. Er glaubt an seine Sache, doch seine Sache ist der Hass auf alle Schwache. Und du gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Siehst du die Heuschrecke, tanzt sich als Stab. Und die da drüben sieht genau aus wie ein Blatt. Sie hat auf ihrem Körper, sie hat genau hin. Und ihr Körper sagt dir, gib mir Heroin. Und gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du selbst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Du bist Deutschland, du kommst vom Blues. Zieh deine sieben Blusen aus und gib mir einen Kuss. Und versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Sei einfach nicht du selbst. Das war Jens Friebe. Mich gerade überrascht hier, aber mit seinem abrupten Schluss. Das Ganze vom Album Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus. Könnt ihr live erleben, nächsten Donnerstag, den 18. Dezember im Hafenklang. Dort findet auch der nächste Konzerttipp statt, und zwar am Freitag. Hofmaestro, die kommen aus Schweden, machen ziemlich heavy Musik, wie wir hier hören, mit dem Song Highway Man. Will you ever love me again? Only time will Ich sag ja, ziemlich heavy stuff hier von Hofmaestro. Das war ihr Song Highwayman vom gleichnamigen Album, welches diese Woche erscheint. Und Hofmaestro sind auf Tour, spielen am Freitag, den 19. Dezember im Hafenklang. Dann geht's weiter mit Sonntag, den 21.12. in der Astra-Stube treten auf zwei Herren, die man kennt aus unterschiedlichsten Einzelprojekten. Das eine ist einmal FS Blum, das andere ist Springend Gut. Die haben sich zusammengetan, eine Platte aufgenommen mit dem Titel The Bird and the White Noise und stellen das vor in der Astra-Stube am Sonntag. Hier kommt ihr wundervoller Song in Zügen. Zügen, das waren Springend Gut zusammen mit FS Blum. Wer ruhige elektronische Musik mag, der kennt die von seinen Einzelprojekten. FS Blum ist eigentlich eher akustisch unterwegs. Springend Gut hat eher ein Händchen fürs Knöpfchen drehen. Andy Otto heißt er eigentlich. Und die beiden waren unterwegs auf Tour in Japan, um dort sozusagen im Doppelpack für ihr Plattenlabel Pingi Pong, welches hier in Hamburg sitzt, ihre Soloalben jeweils vorzustellen. Und wo man sich schon mal dort dann, wo man schon mal zusammen unterwegs ist, kann man auch dann vielleicht nochmal ein, zwei Stücke zusammenspielen als kleines Schmankerl sozusagen für die japanische Fanbasis. Ja, und daraus wurde dann eine ganze Platte aus dieser Geschichte. Darauf gibt es viel Field Recordings zu hören, recycelte Geräusche und die ganz toll zusammengesetzt sind, wie gerade eben. Da gibt es auch ein tolles Video zu, welches einfach nur mit einem Smartphone aufgenommen wurde und dann so zusammengesetzt. Ganz, ganz toll gemacht das Ganze. Ihr könnt Springengut und FS Blum beide live erleben. Hier im Duo, wahrscheinlich mit ganz, ganz viel Improvisation auch dabei, am Sonntag, den 21.12. in der Astra Stube. Hier kommen die beiden nochmal mit dem Song Land ab neu. Land ab neu, springend gut zusammen mit FS Blum, ganz tolles, großes hier. Kino auf jeden Fall mit Elektronik und Akustik und Field Recordings dabei, wundervoll gemacht. Das Ganze vom Album The Bird and the White Noise. Ihr könnt sie live erleben. Springend gut und FS Blum spielen am Sonntag, den 21. Dezember, das ist der 4. Advent In der Astra Stube, das Ganze ist Konzerttipp der Woche hier an dieser Stelle auch vom Sunday Service. Ebenfalls Sonntag sind Piano Becomes the Teeth zu Gast im Hafenklang von ihrem aktuellen Album Keep You. Hier ihr Song Ripple Water Shine. Pianos Become the Teeth, komischer Bandname, aber ja, ganz altehrwürdiger Emo-Core hier zu hören auf dem Album Keep You, auch gerade frisch erschienen. Die Band spielt am Sonntag im Hafenklang, das ist der 21.12. Und dann noch ein Konzert am Sonntag, und zwar im Knust, dort treten auf Erdmöbel. Die kommen aus Münster, ob sie immer noch wohnen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ursprünglich. Und machen Weihnachtsmusik tatsächlich auf ihrem neuesten Album Geschenk. Da gibt es einige Coverversionen drauf, die man nicht unbedingt hören muss, aber auch einige eigene Kompositionen, die es durchaus mal verdient hätten, in die Heavy Rotation der kommerziellen Radiosender zu kommen und da mal so ein bisschen Wham's Last Christmas abzulösen. Zum Beispiel hier ziemlicher Ohrwurm, wie ich finde, Erdmöbel mit goldener Stern. Das Parfüm Fremder von Victor und Rolf. Die Eismaschine Annika. Schwer beladen stehst du da. Kragen, die Esskastanien im Rauch. Billig ist doppelt gekauft, lachen sie. In der Bibel steht es auch. Goldener Stern. Oder spuckt es nicht? Goldener Stern. Zwischen Sport und Einsamkeit singen alle Kinder schon. Goldener Stern. Möbel. Die spielen am nächsten Sonntag, den 21. Dezember im Knust mit einem ganzen Sack voller Weihnachtslieder. Geschenk hast ihr aktuelles Album, Goldener Stern, gerade der Song. Weitere Tracks hier drauf heißen zum Beispiel Fräulein Frost, Weihnachten in Tamariu, dann Rakete zwischen den Jahren, Russisch Brot Lametta und auch die deutsche Version von Last Christmas, Weihnachten heißt dann hier drauf, darf man sich antun. Ob die das auch dann live so rüberbringen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch ein paar Songs aus den vorherigen Alben von Erdmöbel, die waren eigentlich gar nicht so verkehrt. Soweit zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service für die nächste Woche. Weiter geht's mit neuer Musik mit Paul Collins von seinem Album Feel the Noise. Hier sein Song With a Girl Like You. Baby, say you're mine. Spend my life, it would be so right with a girl like you. jazzige Sounds hier von Band X, einem Jazzquartett aus den USA, die in den 70er Jahren nur ein einziges Album veröffentlicht haben, und zwar dann gleich The Best of Band X betitelt. Das wurde vor kurzem wieder veröffentlicht und davon hörten wir Afterthought. Die nächste Band sind Wussy. Die haben ihr neuestes Album Attica bereits im Mai veröffentlicht. Aber ich habe es irgendwie vergessen, dann hier mal so ein bisschen mitzubringen und euch vorzuspielen. Aber ist die Platte gar nicht so schlecht. Wussy ist so eine typische klassische Indie-Band mit viel Pop-Appeal dabei. Wir hören den Song Teenage Wasteland.